Heute gab es gleich zwei wichtige Meldungen, die mit illegalen Musikdownloads im Internet zu tun haben. Die erste, die bedeutende deutsche Musikmesse Popcom wurde abgesagt mit der Begründung, viele Unternehmen können es sich wegen des massiven Diebstahls im Internet nicht mehr leisten, an dieser Messe teilzunehmen. Und die zweite Meldung, in den USA ist eine Angestellte zu einer Strafe von 1,9 Millionen Dollar verurteilt worden, weil sie 24 Songs illegal bei einer Tauschbörse eingestellt hat. Eine extrem harte Strafe in so einem Fall. Darüber will ich reden mit dem Musikproduzenten Tim Renner. Er war 3 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Universal Music Group in Deutschland. Herr Renner, die Musikmesse Popcom abgesagt wegen der Schäden durch Musikpiraterie. Was sagen Sie zu der Begründung? Wenn das der Grund ist, dann fällt er den Beteiligten sehr spät auf, denn die Hauptschäden im Verlust des Umsatzes haben sich in Deutschland abgespielt zwischen den Jahren 1998 bis 2003. Wie Herr Gorni immer betont vom Bundesverband Musikindustrie, fällt der Markt kaum mehr, weshalb dann jetzt die Messe absagen. Mein Gefühl ist, das Konzept der Messe hat sich überholt. Es ist weder ein Talentevent, noch ist es ein Publikumsevent. Es ist eine Selbstdarstellungsfeier der Musikindustrie und die hat in der Tat wenig zu feiern in dem Moment, wo sie ihr Geschäftsmodell nicht mehr im Griff hat. Sie haben gerade Dieter Gorni angesprochen, den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Musikindustrie. Er hat nun auch gesagt, die Musikindustrie wolle mit dieser Absage, dieser wichtigen Messe auch ein Zeichen setzen, ein Zeichen an die Politik, dass sie endlich handeln muss, um den Diebstahl geistigen Eigentums im Netz zu stoppen. Die Absage sei auch als ein Protest zu verstehen. Was sagen Sie, kann diese Absage als ein solches Zeichen funktionieren? Nicht wirklich. Also wenn das funktioniert, dann lasse ich dies Jahr in meiner Familie Weihnachten aus Protest gegen den Berliner Winter ausfallen. Das ist doch Quatsch. Wenn die Messe funktionieren würde, dann wäre es doch ein Eigentor. Dann würde ja die Musikindustrie auf dieser Messe Geschäft machen und dann würde sie ja niemals diese Messe ausfallen lassen. Der Punkt ist, die Messe funktioniert momentan in jetzigen Konzept nicht richtig, weil die Musikindustrie nicht funktioniert und da muss man Lösungen finden und die kann man nicht immer nur dadurch finden, dass man anderen, also irgendwelchen vermeintlichen Piraten die Schuld gibt. Ich habe in der Tageszeitung Die Welt vor kurzem gelesen, dass die Plattenlabels sich schon als Sieger gefühlt haben in Bezug auf das Problem Raubkopien. Doch dann kam der Rückschlag. Nach Jahren des Erfolges greifen Internet-Raubkopierer zum ersten Mal wieder verstärkt zu. Und das wird belegt mit Zahlen in diesem Artikel, dass die Deutschen im Jahr 2008 wieder 4 Millionen Lieder mehr raubkopiert hätten als im Jahr davor. Also das Problem scheint ja doch wieder größer zu werden. Wie groß das Problem ist, kann man ganz schwer abschätzen, denn all die Zahlen, die Sie zitieren, basieren auf Umfragen und Umfragen dokumentieren Ihnen nur, wie gut ist gerade durchkommuniziert, dass illegaler Download illegal ist. Wie kann man denn irgendwie beziffern, wie groß dieser Schaden eigentlich ist für die deutsche Musikindustrie, der da entsteht? Also etwas anderes, was ich gefunden habe, dass auf einen legalen Download 8 illegale kommen. Das klingt ja aber in der Tat dramatisch. Ja, aber es sind jetzt erstmal alles Schätzbehauptungen oder eben halt aus Umfragen gehobene Behauptungen. Es ist ganz, ganz schwer zu belegen, wie viel ist es denn nun wirklich. Am besten lassen wir doch die harten Zahlen sprechen. Und da muss man sagen, faktisch hat die Musikindustrie, die mal 2,9 Milliarden Umsatz hatte in Deutschland im Jahr 1998, bis heute fast die Hälfte verloren. Also sie ist heute auf 1,5 Milliarden real. Das ist das der Schaden, den sie nachweisen kann. Wobei hier 2 Faktoren reinkommen. Sie hat auch einen Tonträger mit der CD, der in die Jahre gekommen ist und den sie nicht ersetzt hat. Also es ist wahrscheinlich beide Effekte, Raubkopien, als auch eben halt nicht wirklich ein gutes Angebot im Internet, weil darüber stolpern sie ja. Sie haben nicht ihre CD-Umsätze substituieren können durch gute Internetangebote, weil das, was ich bei Raubkopierern bekomme, das, was auf Torrentseiten ist, immer noch aktueller und besser ist als alles, was ich legal kaufen kann. Also was müsste passieren auf der Seite der legalen Internetangebote von den Musikunternehmen? Was müsste sich da ändern? Es hätte sich seit Jahren was ändern müssen. Es ist an sich ganz einfach. Wenn Sie in der Marktwirtschaft erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie mindestens so gut sein wie Ihr Konkurrent. Und dabei ist es egal, ob Ihr Konkurrent illegal oder illegitim ist. Das macht die Sache dann nur ärgerlicher für Sie als Anbieter. Das heißt, wenn illegal ich wenn auch ein bisschen unbequem, über Torrentseiten mir jeden Song dauerhaft runterholen kann, quasi in einer Flatrate. Und dieser Song sofort da ist, wenn Sie ihn auch im Radio spielen und nicht erst Wochen später veröffentlicht wird, dann muss ich dieses Angebot auch legal machen. Und zwar unter einer höheren Convenience. Ich weiß dann, ich lade mir das Ding nicht nur legal runter, sondern eben halt auch frei von irgendwelchen Pop-ups, frei von irgendwelchen Viren, die ich mir ziehen kann und auf jeden Fall immer in bester Qualität. Das könnte die Musikindustrie zusammen mit Telekommunikationsanbietern längst anbieten. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Musikproduzenten Tim Renner über das Problem der illegalen Musikdownloads. Und ich habe es schon angesprochen, in den USA gab es gestern ein bemerkenswertes Urteil gegen eine illegale Musiktauscherin. Jamie Thomas Resett ist davon betroffen. Das ist eine Mutter von 4 Kindern, die lebt in Minnesota und sie soll jetzt knapp 1,9 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie 24 Songs illegal bei einer Tauschbörse eingestellt hat. Gab es schon mal so ein drakonisches Urteil gegen einen einzelnen illegalen Musikanbieter im Netz? Mir ist es gegen eine Einzelperson nicht bekannt. Mir ist es nur drakonische Urteile, die sogar mit Haft enden, wie Pirate Bay aus Schweden bekannt. Aber da geht es ja richtig um einen Anbieter, ne? Und nicht um eine einzelne Person. Und dieses drakonische Urteil, ist das jetzt eigentlich ein Sieg für die Musikindustrie? Was würden Sie sagen? Oder ist es eigentlich mehr ein PR-Desaster, weil die großen Musikunternehmen jetzt als herzlose Monster dastehen, die eine Mutter von 4 Kindern in den Ruin treiben? Ich fürchte eher Letzteres. Im Internet geht es maßgeblich um Freiheiten. Und diese Freiheit nutzt man für neue Geschäftsmodelle, für neue Möglichkeiten, die es durchaus gibt. Oder man beschränkt sie. Aber sobald man Freiheit beschränkt und dann noch Leute so drakonisch verurteilt, dann schafft man Märtyrer. Und wenn man Märtyrer schafft, das sehen wir tagtäglich in Angst vor Terror und den Umbrüchen, wie sie in Iran erleben, dann schafft man Unruhe und dann schafft man eher eine Bewegung gegen sich. Die Hoffnung der Musikindustrie ist ja immer, mit solchen Prozessen Signalwirkungen zu schaffen und Raubkopierer in Zukunft abzuschrecken. Also Sie sagen, das funktioniert eher nicht? Ich glaube, es funktioniert nicht, indem ich völlig unverhältnismäßig zuschlage. Es funktioniert schon, indem ich klar mache, das, was du da tust, ist illegal. Aber nehmen wir das mit dem Schwarzfahren. Also wenn ich beim Schwarzfahren erwischt wäre, zahle ich zwischen 40 und 60 Euro für einen Schaden, den ich gemacht habe. Also ungefähr das 20- bis 30-fache dessen, was ein Ticket kostet. Das ist eine völlig andere Dimension. Und in der Dimension ist es vermittelbar, in anderen Dimensionen nicht. Sie haben ja, Herr Renner, dieses Urteil gegen die Pirate Bay Betreiber in Schweden schon angesprochen. Da sind ja die 4 Betreiber zu einem Jahr Haft und zu Schadenersatz auch in Millionenhöhe, 2,7 Millionen Euro etwa, verurteilt worden. Kann man daraus jetzt ableiten, dass es langsam internationale Rechtspraxis wird, sehr viel schärfer und sehr viel drakonischer vorzugehen gegen Raubkopien im Internet? Na, bei Pirate Bay müssen wir uns erstmal angucken, was in der zweiten Instanz passieren wird in Schweden. Denn bei Pirate Bay gab es eine merkwürdige Auffälligkeit. Der zuständige und entscheidende Richter ist gleichzeitig Berater der Copyright-Organisation, die mit geklagt hatte. Also dieses Urteil wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eh wieder eingesammelt werden. Und dann gucken wir mal, ob es dann in der zweiten Instanz wirklich so drastisch ist. Das kann ich mir in Europa kaum vorstellen. Wir haben ja schon gesprochen darüber, was die Musikanbieter verbessern könnten bei ihren legalen Angeboten im Internet. Darüber hinaus, sehen Sie irgendeine Art Königsweg, einen Ausweg aus dieser ja offenbar sehr verfahrenen Situation für die Musikindustrie und ihre Angebote, wie sie an den Kunden kommen? Ich glaube, der Königsweg kann nur aus zwei Bausteinen bestehen. Einerseits die Schaffung eines Angebots, was wirklich attraktiv ist. Und im Notfall müsste der Gesetzgeber dazu die Parteien, also die ISPs, die Provider und die Content-Inhaber verpflichten, dieses Angebot Ihnen und mir als Konsumenten zu unterbreiten. Auf der anderen, also eine Flatrate to keep. Auf der anderen Seite sehe ich es wirklich auch in Education. Also muss auch schon mal klar machen, den Nutzer, wen schädigt er da? Er schädigt auch maßgeblich Künstler und nicht nur kalte, abstrakt wirkende Wirtschaftsunternehmen. Es sind immer mehr die Künstler selbst, die ohne Labels, ohne Organisationen ihre Tracks einstellen und davon verdienen müssen, damit leben müssen. Aber da brauchen wir eine andere Vermittlung, auch in den Schulen. Die Musikmesse Popcom ist für dieses Jahr abgesagt, angeblich wegen der illegalen Musikdownloads. Und die Amerikanerin Jamie Thomas Resett soll fast 2 Millionen Dollar zahlen als Strafe für das illegale Bereitstellen von 24 Songs im Internet. Darüber habe ich mit dem Musikproduzenten Tim Renner gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Renner. Gern geschehen. Tschüss. Thank you.